Die Gedenkveranstaltungen für Genossen Kim Jong-il gab es jüngst in China, Indonesien, Slowenien und Island. Daran nahmen die Persönlichkeiten der Shinano-Kreise und die Massen in betreffenden Ländern teil. Auf den Veranstaltungen betonten die Redner, dass Genosse Kim Jong-il ein großer Revolutionär und unvergleichlicher Patriot ist, der sein ganzes Leben für das Erstarken und Gedeihen der sozialistischen Korea, die selbstständige friedliche Wiedervereinigung des Landes und die Verwirklichung der Souveränität in der Welt eingesetzt hatte. Und zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il wurden in Bulgarien, Rumänien, Guinea, Äthiopien, Nigeria, Algerien und Singapur die TVJK-Filme vorgeführt.